Hi and good morning. Hallo und guten Morgen. So I hope that you can honestly from all of your heart say. Ich hoffe also, dass du ehrlich und von ganzem Herzen sagen kannst. It's better for me to stay here for the other people's sake. Dass es um der anderen willen besser für dich ist, hier zu bleiben. You need to say that. Du solltest das sagen. All of us need to live life that impact others. Alle von uns sollen ein Leben führen, das sich auf andere auswirkt. So you can see, he says, why I'm torn between the two. I don't know which I prefer. Paulus sagt, ihr seht also, warum ich zwischen beidem hin und her gerissen bin. Ich weiß nicht, was ich bevorzuge. I really understand him. Ich verstehe ihn wirklich. Sometimes I think, ah, I just want to go, then I think, I need to stay, then I think, I need to go, then I think, I need to stay. Manchmal denke ich, ich will gehen, dann, dass ich bleiben muss, dann, dass ich gehen will, dann, dass ich bleiben muss. Paul was just like that. Paulus ging es genauso. Look at verse 25. Schau dir Vers 25 an. Yet deep in my heart I'm confident. Doch tief in meinem Herzen bin ich zuversichtlich. That I will be spared. Dass ich verschont bleiben werde. So I can add to your joy and further strengthen and mature your faith. Damit ich zu eurer Freude beitragen und euren Glauben weiter stärken und reifen lassen kann. I love this. Ich liebe das. Think about what situation Paul is in. Überleg mal, in welcher Situation Paulus sich befindet. Paul is in prison right here. Paulus ist gerade im Gefängnis. And when Paul says that I'm confident that I will be spared, he is saying, I'm confident that they're not going to kill me here in prison. Wenn Paulus also sagt, dass er zuversichtlich ist, verschont zu werden, dann meint er, ich bin zuversichtlich, dass sie mich hier im Gefängnis nicht töten werden. Why is he confident? Warum ist er zuversichtlich? Look, what would many of us say? Was würden denn viele von uns sagen? I'm confident that I don't have to die in prison because God loves me so much. Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht im Gefängnis sterben muss, weil Gott mich so sehr liebt. I'm confident that I don't have to die in prison because I still want to get married and God knows the desire of my heart. Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht im Gefängnis sterben werde, weil ich noch heiraten will und Gott meinen Herzenswunsch kennt. I'm confident that I'm not going to end like this because I know that God has promised and I'm going to make them happen. Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht so enden werde, weil Gott es versprochen hat und ich werde dafür sorgen, dass es geschieht. Interesting, there was not a single selfish thought in Paul being confident that he would not die in prison. Interessant, dass kein einziger selbstsüchtiger Gedanke in Paulus Zuversicht war, nicht im Gefängnis zu sterben. Paul already told the Corinthians that he doesn't live by himself. Paulus sagte bereits den Korinthern, dass er nicht für sich selbst lebt. Look, schau. He says, deep in my heart I'm confident that I will be spared. Er sagt, tief in meinem Herzen bin ich zuversichtlich, dass ich verschont bleiben werde. Why? Warum? That I will be spared, so that I can add to your joy and further strengthen and mature your faith. Damit ich zu eurer Freude beitragen und euren Glauben weiter stärken und reifen lassen kann. See, Paul's desire or Paul's confidence to be delivered from prison was not about himself. Siehst du, dass es Paulus bei seiner Zuversicht, aus dem Gefängnis befreit zu werden, nicht um sich ging. Not about his future, not about his happiness, not about his gifts that he would receive from God. Nicht um seine Zukunft, sein Glück oder das, was er von Gott bekommen würde. It all had to do with other people and with Jesus. Es ging ihm immer nur um andere und um Jesus. Because he wanted to strengthen and mature the faith. Denn er wollte ihren Glauben stärken und festigen. Look at this. Schau dir das mal an. When you are in prison being persecuted for Jesus' sake, you want others to strengthen you, don't you? Wenn du im Gefängnis bist und um Jesu willen verfolgt wirst, dann möchtest du, dass andere dich stärken, nicht wahr? Guys, I'm in prison. Pray for God to strengthen me. Leute, ich bin im Gefängnis. Betet, dass Gott mich stärkt. Even in prison, Paul didn't think about himself. Selbst im Gefängnis hat Paulus nicht an sich selbst gedacht. Even in prison, he said, I need to be released to strengthen my brothers who are out of prison. Sogar im Gefängnis sagte er, dass er freigelassen werden sollte, um seine Brüder zu stärken, die nicht im Gefängnis sind. Man, this is the kind of apostles we need today. Das ist die Art Apostel, die wir heute brauchen. Apostles who are sitting in prison and don't worry about themselves but truly care about their brothers and sisters. Apostel, die sich nicht um sich selbst sorgen, wenn sie im Gefängnis sind, sondern sich um ihre Brüder und Schwestern kümmern. And you wanted the faith to come to full maturity. Und wollen, dass ihr Glaube zu wahrer Reife gelangt. Look at verse 26. Schau dir Vers 26 an. When I'm freed to come to you, wenn ich freigelassen bin, um zu euch zu kommen, my deliverance will give you a reason to boast even more in Jesus Christ. Wird meine Befreiung euch einen Grund geben, euch noch mehr in Jesus Christus zu rühmen. You see, even his deliverance, it was all about two things, the people of God and Jesus Christ. Siehst du, dass sich sogar seine Freilassung nur um zwei Dinge drehte, das Volk Gottes und Jesus Christus. You know, I recently talked to my team that takes care of all everything in the German-speaking world. Kürzlich sprach ich mit meinem Team, was für alles im deutschsprachigen Bereich zuständig ist. And I told them the same thing, just in different words. Und ich sagte ihnen das Gleiche, nur in anderen Worten. Everything is about people and everything is about the Lord. Alles dreht sich um Menschen. Und alles dreht sich um den Herrn. And in these two verses, Paul shows that this is his heart. Und in diesen beiden Versen zeigt Paulus, dass das sein Herz war. You know, it's about you guys. I want to strengthen you with your faith, and it's all about boasting in Jesus Christ. Es ging ihm um die anderen, ihren Glauben zu stärken und darum, sich in Christus zu rühmen. If you look inside of the heart of God, you will see people. Wenn du ins Herz Gottes schaust, wirst du Menschen sehen. Once our life is not anymore about people and Jesus, we have failed. Sobald es in unserem Leben nicht mehr um Menschen und um Jesus geht, haben wir versagt. Because Jesus is above everything and Jesus cares about people. Denn Jesus steht über allem und ihm sind Menschen wichtig. But you know, when we are in difficult moments, we can so easily focus on people and Jesus. Aber wenn wir in schwierigen Situationen sind, können wir so leicht den Fokus auf Jesus und Menschen verlieren. Ah, me, my life, my difficulty, my problem, I didn't get what I wanted. Ah, ich, mein Leben, meine Schwierigkeiten und meine Probleme, ich habe nicht bekommen, was ich wollte. My friends. Mein Freund. If you can really keep your focus on Jesus and people that he loves so deeply, you cannot be a selfish person anymore. Wenn du deinen Fokus auf Jesus und die Menschen, die er so sehr liebt, gerichtet hältst, dann kannst du nicht mehr selbstsüchtig sein. Many times in difficult moments where I was just tired and weary and just wanted to have my own way. Oft in schwierigen Situationen, wenn ich müde und ausgelaugt war und mein Ding machen wollte. And the temptation to feel sorry for myself tried to creep into my heart. Und die Versuchung, mir selbst leid zu tun, versuchte, mein Herz zu ergreifen. Yes, it's knocking at the door of my heart too. Ja, sie klopft auch an meine Herzenstür. You know what I do? Weißt du, was ich dann mache? Life is not about you, Reinhard, I say myself. Ich sage zu mir selbst, Reinhard, im Leben geht es nicht um dich. Not about you. Nicht um dich. Life is about Jesus and about people. Im Leben geht es um Jesus und um Menschen. And that's what Paul said here. Genau das sagt Paulus hier. Let's strengthen and mature the faith and let's always boast in Jesus Christ. Lasst uns ihren Glauben stärken und uns immer in Jesus Christus rühmen. If every Christian would live like this, the world would see who Jesus really is. Wenn alle Christen so leben würden, würde die Welt sehen, wer Jesus Christus wirklich ist. See you guys tomorrow. Bis morgen.